Der Albino. Ein Hörspiel aus zwei Protokollen von Alfred Andersch. Corriere Veneziano, Meldung in der Ausgabe vom 13. März. Gestern Nacht gegen 24 Uhr wurde in der Calecini auf der Giudecca ein Mann deutscher Nationalität durch Schüsse schwer verletzt. Die Questur hat einen Beamten des deutschen Konsulats zur Aufklärung des Falles hinzugezogen. Ich krepiere. Will ich Ihnen erzählen, was mir vor ein paar Wochen zugestoßen ist? Wie komme ich nur dazu zu sagen, etwas sei mir zugestoßen? Nein, mir ist gar nichts zugestoßen, sondern diesem Rott, dem Herrn Studienrat, den Sie mir hierher nach Venedig schickten, damit ich ihn nach Ägypten weiterschleuse. Sie können die Geschichte dem schwulen, dummen Jungen erzählen, der auf mich geschossen hat. So was Komisches. Von allen Leuten, die ich je in den Klauen hatte, schießt ausgerechnet der Einzige auf mich, dem ich das Leben geschenkt habe. Und trifft mich auch noch. Man soll eben niemandem das Leben schenken, hören Sie? Niemandem. Ich will es kurz machen, lange kann ich sowieso nicht sprechen. Sie sind Jude, nicht wahr? Wie heißen Sie, Dr. Friedländer? Dachte ich mir doch. Jüdisch genug sehen Sie aus. So vom Konsulat der Bundesrepublik sind Sie. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Damals. Dass der deutsche diplomatische Dienst einmal wieder verjudet sein würde. Was sagen Sie? Sie sind kein Diplomat, sondern nur ein kleiner Konsulatsangestellter? Spezialist für Unangenehmes? Für die Scherereien, die deutsche Staatsangehörige manchmal im Ausland machen? Ich kenne euch Juden. Ihr seid wirklich Spezialisten für Unangenehmes. Ihr habt ja für alles Verständnis. Sogar für die Gaskammern, in die ich sie führte, hatten die Juden Verständnis. Ja. Glotzen Sie mich nur an. Ich war jahrelang in Auschwitz. Ich kenne euch, mit eurem Verständnis nistet ihr euch überall ein. Nichts Menschliches ist euch fremd. Und damit hüllt ihr die gesunde Kraft aus, damit bringt ihr es fertig, dass die, bei denen ihr euch einnistet, denken und verstehen und quasseln, anstatt zu handeln, sodass sie von ihren Feinden gefressen werden. Ich rede zu viel. Dabei will ich nur noch irgendjemandem, und wenn es ein Jude ist, erzählen, was mit Rott geschah. Weil es das Merkwürdigste ist, was ich je erlebt habe. Und weil ich seitdem manchmal dachte, dass es nun bald mit mir zu Ende gehen könnte. Aber natürlich konnte ich nicht ahnen, dass dann dieser kleine Brite auftauchen und mich wiedererkennen würde. Ich habe ihn übrigens nicht wiedererkannt, als er gestern in der Gasse auf der Giudecca auf mich zukam, mit dem Revolver in der Hand. Zu viele Menschen sind durch meine Finger gegangen, als dass ich noch einen Einzelnen wiedererkennen würde. Erst diese venezianischen Polizeileute haben mir gesagt, wer mein Mörder ist. Corriere Veneziano, Fortsetzung der Meldung vom 13. März. Der Täter, ein Engländer, ließ sich am Tatort von zwei herbeigeeilten Sergeanten der Polizeistation Giudecca Nord widerstandslos festnehmen. Mit der Aufklärung des Falles ist das Kriminaldezernat 1 befasst. Es begann damit, Maresciallo, dass ich durch die Nacht fiel. Die Nacht pfiff an mir vorbei. Die Nacht vom 3. auf den 4. Mai 1944. Oben war sie eine ganz klare Sternennacht. Unten war sie leicht dunstig, wie ich feststellte, als ich den Fallschirm zusammenraffte, auf einem Rodungsstück am Rande eines Waldes bei Hildesheim, nachdem ich ein paar Sekunden auf dem Boden aus Gräsern und Moos, liegen geblieben war, nach dem Aufschlag. Man schwebt ja nicht, man saust doch ziemlich, auch wenn der Fallschirm sich geöffnet hat. Man schlägt auf und ist einen Moment lang betäubt, vielleicht auch von dem Schock, den man beim Absprung erlebt hat, dem Sprung aus einer Luke in einen Abgrund von 3000 Metern und den Sekunden, die dann folgen, den Sekunden, ehe der Fallschirm sich öffnet, in denen die Nacht an einem vorbeipfeift. Ich habe nur noch wenige Schreckträume seither, weil ich einen der ältesten Schreckträume der Menschheit verwirklicht habe. Bedenken Sie, Maresciallo, dass man dies freiwillig tut. In keiner Armee der Welt wird man dazu gezwungen, mit dem Fallschirm abzuspringen. Man hat sich freiwillig dazu gemeldet. Die, die es tun, meinen, sie täten es aus Vaterlandsliebe, aus dem Wunsch nach Heldentum. Aber die Situation, in die sie sich begeben, ist viel zu fantastisch, um noch irgendetwas mit so einfachen Gefühlen wie Vaterlandsliebe und Heldentum gemein zu haben. Ein Mensch, der aus einem in rasender Fahrt befindlichen Flugzeug in einen unermesslichen Abgrund springt, das ist doch einer, der aus allem stürzt, was er gewusst hat, aus so kleinen, umgrenzten Dingen, wie es ein Volk oder eine Idee sind. Er stürzt aus Zeit und Raum heraus. Denken Sie daran, wenn Sie davon hören, dass Fallschirmjäger sehr tapfere Soldaten und sehr gemeine Folterer sind. Wer zu diesem Sprung ins Nichts fähig ist, ist auch zu allem anderen fähig, zu jeglicher Größe, zu jeglicher Niedrigkeit. Ich sage dies nicht, um die sehr spezielle Niedrigkeit, die ich begangen habe, zu entschuldigen. Ich bin übrigens nicht einmal im Verband abgesprungen, wie die Fallschirmjäger sagen, sondern ganz allein. Ich war auch gar kein Fallschirmjäger, sondern ich gehörte der Gegenspionage an und ich trug einen grauen Zivilanzug, einen Regenmantel und braune Halbschuhe, obwohl ich damals den Leutnantsrang der Royal Air Force hatte. Ich hatte 3 flache C-Rationen Verpflegung und einige deutsche Lebensmittelkarten und deutsches Geld und ausgezeichnet gefälschte Ausweispapiere in meinen Taschen und eine Adresse in meinem Kopf. Es war die Adresse eines Mannes, der zwischen Hildesheim und Hannover für uns einen kleinen Sender betrieb. Ich hatte den Auftrag, Näheres über den Standort von ein paar kleinen, sehr wichtigen industriellen Spezialanlagen in der Umgebung von Hildesheim zu erkunden, und wenn mir das gelungen war, sollte ich zu dem Mann mit dem Sender gehen, der meine Angaben nach England melden würde. Tja, so war das. Der Auftrag war ganz klar, wenn auch nicht einfach. Ich hatte auch Generalstabskarten des Gebietes bei mir, das ich sondieren sollte. Ich wusste recht genau, wo ich gelandet war. Corriere Veneziano, Fortsetzung der Meldung vom 13. März. Maresciallo Tacchi, der Leiter des Dezernats, deutete unserem Berichterstatter an, dass es sich bei der Bluttat um eine politische Angelegenheit zu handeln scheint, deren Fäden weit in die Vergangenheit zurückreichen. Ja, ich bin Kramer. Ich stehe in den deutschen Fahndungslisten. Sie können auf dem Konsulat nachsehen, Dr. Friedländer. In ein paar Stunden werde ich krepiert sein. Der Arzt hat's mir gesagt. Darum kann ich's ruhig zugeben. Ich habe zuletzt in einer italienischen Außenstelle der Gestapo gearbeitet. Und ich blieb hier, als unser Kampf zu Ende war. Zuerst in Genua, später in Venedig. Zuerst Schwarzhandel und ein paar Erpressungen. Wissen Sie, es gibt Italiener, die gut mit uns zusammengearbeitet haben und denen ich es beibrachte, mir zu helfen, weil sie sonst mit mir hochgegangen wären. Später stand dann wieder unsere Organisation. Ein verschworener Haufen, kann ich Ihnen sagen. Wir beschränken uns bewusst darauf, den Opfern der jüdischen Rache beizustehen. Geld ist genug vorhanden. Wir leben noch immer. Und noch immer leben die, die mit uns zusammengearbeitet haben. Und die uns deshalb Geld geben müssen. Nicht nur in Italien. Und außerdem gibt es noch die echten Anhänger, die trotz aller demokratischen Propaganda wissen, dass ihr Juden an allem schuld seid. Leute, die den Instinkt dafür haben, dass ihr mit eurem Verständnis unsere Kraft brechen, unseren Willen zum Widerstand aushöhlen wollt. Sie stellen ihren gesunden Instinkt gegen eure zersetzende Toleranz. So einer war Rott. Er war einer, der noch den richtigen Instinkt hatte. Ich will Ihnen etwas gestehen, was Ihr jüdisches Herz erfreuen wird, Dr. Friedländer. Wir alten Aktivisten haben den richtigen Instinkt nämlich längst verloren. Wir stehen zu lange in der Praxis, wir haben zu viel gesehen und erlebt und so betreiben wir unsere Sache wie ein Handwerk, während Leute wie Rott noch echte Leidenschaft besitzen. Wir predigen ihnen immer, sie sollten sich zurückhalten, warten, die Zeit sei noch nicht reif und eure Propaganda noch zu stark, aber sie wollen nicht hören. Sie wagen sich zu weit vor und dabei gehen sie hoch. Immer sind es die überzeugten Anhänger, die hochgehen. Nie wir alten Aktivisten oder unsere Geldgeber. Die Organisation schickte mir Rott nach Venedig, weil er Dummheiten gemacht hatte. Die Zeitungen in Deutschland waren ja voll von Rotts Dummheiten. Der Prozess, euer jüdischer Prozess gegen ihn lief und ich erhielt den Auftrag, ihm weiterzuhelfen, nach Ägypten. Ich bin der beste Fachmann unserer Organisation für solche Passagen. Aber Sie freuen sich zu früh, wenn Sie meinen, wir wären ein wenig lahmgelegt, weil ich nun ausscheide. Ein neuer Mann wird kommen und er wird seine Sache so gut machen wie ich. Ich hatte schon eine Kabine für Rott besorgt auf der Esmeralda, ohne dass sie nach den Papieren fragten. Mit Geld kann man auf einem Schiff, das unter der panamesischen Flagge fährt, alles erreichen. Und weil Rott nun nicht mehr fahren kann, wollte ich selbst. Stellen Sie sich vor, morgen fährt die Esmeralda nach Alexandrien und ich wollte die für Rott gebuchte Passage benutzen. Natürlich nicht, um zu kneifen. Ich hatte nur die Absicht, mich einmal selbst ein wenig in Ägypten umzusehen. Aber doch auch, weil ich ein komisches Gefühl hatte, seit dem Zwischenfall mit Rott. Ich wollte dem Chef in Ägypten die ganze Sache erklären. Idiotisch, dass ich sie nun ausgerechnet einem Juden erkläre. Der Chef hätte mich übrigens gar nicht verstanden, während Sie mich wahrscheinlich verstehen. Sie sind ja Jude. Aber der Chef hätte mich im Dienst behalten, während Sie... Es ist seltsam, aber ich habe das Gefühl, dass ich, wenn einer versteht, was mir mit Rott zugestoßen ist, nicht mehr in den Dienst zurückkehren kann. Na, nun ist ja sowieso Schluss mit dem Dienst und mit allem. Ach, wie ich diesen Engländer hasse! Morgen hätte ich Venedig verlassen können, wenn er nicht alles verdorben hätte. Corriere Veneziano, Schluss der Meldung vom 13. März. Der zuständige Beamte des deutschen Konsulats verweigert bisher jede Auskunft. Ich fand eine Vertiefung unter niedrigen Fichten im Unterholz, in die ich den Fallschirm verstecken konnte. Aber es hatte keinen Zweck, mitten in der Nacht loszugehen. Ein einsamer Mann auf einer Landstraße in der zweiten Nachthälfte wandernd wäre viel mehr aufgefallen als einer am Tage. So legte ich mich auf die Fallschirmseite, wartete bis gegen Morgen und dachte über meine Situation nach. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die einen gewissen Abstand zu den Ereignissen brauchen, um sich klar darüber zu werden, was mit ihnen passiert ist. Im gleichen Augenblick, in dem etwas mit mir geschieht, fange ich auch schon an, über das Geschehnis und seine Bedeutung für mich zu reflektieren. Während jener Nachtstunde stellte ich fest, dass ich mich in einer für mich recht charakteristischen Situation befand. Sie werden das gleich einsehen, Maresciallo. Es war typisch für mich, dass ich allein gesprungen war und in einem Zivilanzug. Ich war in der Lage gewesen, mich zu einer Spezialtätigkeit in der Armee zu melden, weil ich in Oxford Deutsch studiert hatte. Ich hatte in Oxford Deutsch studiert aus dem Wunsch, mich mit meiner deutschen Mutter vollkommen fließend und fehlerfrei unterhalten zu können. Meine deutsche Mutter war eine edle, dunkelblonde, asthenisch zarte und vollkommen fehlerfreie Frau. Weil meine Mutter so war, wie sie war, bin ich so geworden, wie ich bin. Sie können alles Nähere über die Entstehung einer Veranlagung wie der meinen in der analytischen Fachliteratur nachlesen. Meine Mutter ist übrigens tot. Sie ist während des Krieges gestorben, zu der Zeit, als ich in Deutschland in einem Offiziersgefangenenlager saß. Aber ich greife vor. Als der Krieg ausbrach, war ich 18 Jahre alt. Er brach genau in dem Augenblick aus, in dem ich vollständige Klarheit darüber gewonnen hatte, dass ich nicht zu den Normalen gehörte. Weil ich nicht zu den Normalen gehörte, habe ich Deutsch gelernt, und weil ich mich damals am Ende meiner Pubertät als auserwählt und ausgestoßen empfand, habe ich mich zum Counterintelligence Corps gemeldet. Ich wollte nicht zum großen Haufen der Normalen. Ich lache über Leute, die die Kausalgesetze leugnen. Mein Schicksal ist die Folge einer lückenlosen, einer automatischen Kette von Kausalitäten. Ich geriet also in eine Tätigkeit, wie sie für Einzelne, für Abgesonderte bereit liegt. Aber merkwürdigerweise, Maresciallo, habe ich nie Geschmack an der äußersten Steigerung des Dienstes gefunden, zu dem ich mich gemeldet hatte. Ich meine den Fallschirmabsprung. Man hat mich dafür trainiert. Aber ich musste jedes Mal vor dem Sprung Aufputschungsmittel nehmen, um dafür in Form zu kommen. Auch in jener Nacht habe ich Tabletten geschluckt. Und deshalb lag ich hellwach und in einem Zustand zwischen Betäubtheit und äußerster Erregung auf der Fallschirmseite im Unterholz und wartete auf das Morgengrauen. Ehe ich aufbrach, zwang ich mich mit ein paar Zigaretten zu einer Ruhe, die keine war. Corriere Veneziano, Meldung vom 14. März. Zu dem Vorfall auf der Giudecca, den wir gestern meldeten, teilt die Questur heute mit, dass es sich bei dem durch Schüsse schwer verletzten deutschen Staatsangehörigen um einen von der Staatsanwaltschaft der Deutschen Bundesrepublik seit Jahren wegen Verbrechen gesuchten höheren Beamten der früheren Gestapo namens Friedrich Kramer handelt. Ob ich es wohl in Ägypten lange ausgehalten hätte? In Italien habe ich mich ganz gut eingerichtet. Seit 2 Jahren bin ich hier in Venedig. Ich fand 2 Zimmer auf der Giudecca, dort, wo die Giudecca am dreckigsten ist. Die Teresa Falconi, diese alte Hure, bekam Stielaugen, als sie die Summe hörte, die ich ihr als Miete bot. Und im Bett habe ich ihr dann das Schweigen beigebracht. Es gibt ein unfehlbares Rezept, wenn man untertauchen will. Man muss Geld haben und man muss der Frau, mit der man schläft, das Schweigen beibringen. Wir haben eine dreckige Wirtschaft, die Falconi und ich, aber es ist eine schweigsame und sichere Wirtschaft. Sie gefällt mir sogar. Seitdem ihr Demokraten und Juden gesiegt habt, bin ich nicht mehr in Deutschland gewesen. Anfang 1944 habe ich mich in Auschwitz ablösen lassen. Ich wurde zuerst zu ein paar Gestapo-Stellen im Reich versetzt, aber da fand ich die Arbeit langweilig und ich ließ mich ins Ausland schicken. Ich habe kein großes Talent für Fremdsprachen, aber ich machte meine Arbeit trotzdem gut. Meine Arbeit geht besser ohne das ganze Gesabbel. So bin ich in Italien hängen geblieben. In 2 dreckigen Zimmern auf der Giudecca. Und eigentlich hatte ich keine Sehnsucht nach Deutschland. Wenn ich schon untertauchen musste, so war mir der Dreck lieber. In Deutschland kann ich mir nur eine saubere Existenz vorstellen. Mein Lieblingswunsch ist eine saubere Amtsstube in Deutschland, in der ich selbst dafür sorgen kann, dass die Putzfrauen sie blank scheuern. Ein richtiges Büro mit einem richtigen Schreibtisch, hinter dem ich sitze und darauf warte, dass mir einer unserer Männer einen Schädling vorführt. Diese Minuten des Wartens auf ein Verhör hatte ich immer besonders gern. Wissen Sie, wenn ich die Akte studiert und mich auf den Fall konzentriert hatte und einfach nur noch warten brauchte. Übrigens habe ich beim Verhör niemals geschlagen, sondern ich habe ganz ruhig und leise mit den Leuten gesprochen. Na, das ist nun längst vorbei. Und natürlich habe ich nie im Ernst daran gedacht, dass ich noch einmal so etwas erleben würde. Ich weiß, dass es Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte dauern wird, bis wir wieder einmal gesiegt haben werden. Und deshalb ist mir diese dreckige Existenz, die ich in Italien führe, ganz recht. Denn in Deutschland kann ich nur sauber und als Sieger leben. Oder irre ich mich, Dr. Friedländer? Warum habe ich mich in Auschwitz ablösen lassen? Warum fand ich den Dienst im Reich langweilig? Warum habe ich in all den Jahren niemals wirklich Sehnsucht, sondern höchstens ein bisschen Neugier nach Deutschland gehabt? Warum gefällt es mir eigentlich im Dreck bei der Falconi? Dieser Rott hat mich ganz erstaunt angesehen, als er bei mir ankam und die Falconi ihn zu mir hereinführte. Es war gegen Mittag. Und ich lag noch im Bett. Corriere Veneziano, Fortsetzung der Meldung vom 14. März. Die Motive des Täters, des 35-jährigen Engländers Patrick O'Malley, dessen Vernehmung Maresciallo Tacchi leitet, sind noch nicht völlig aufgeklärt. Er hat nach seinen Angaben Kramer durch Zufall in Venedig gesehen und wiedererkannt. Ich fand die Landstraße nach Hildesheim sehr rasch und nach einer Weile ein Schild mit der Angabe, dass es noch 7 Kilometer bis zur Stadt seien. Nach ungefähr 2 Kilometern kam ich in ein Dorf, das eigentlich kein Dorf mehr war, sondern eine Industriesiedlung. Die Siedlung und die Fabrik, die zu ihr gehörte, waren in der Nacht noch vor meinem Absprung von einer Bomberstaffel der Amerikaner angegriffen worden. Ich hatte vor meinem Absprung die Feuer mehrerer Brände in der Gegend gesehen. Ein Drittel des Ortes war zerstört. Die ganze Bevölkerung war auf den Straßen um die noch brennenden oder nur noch rauchenden Gebäude herum. Ich fiel in dem Tumult nicht auf, oder jedenfalls glaubte ich nicht aufzufallen. Ich erinnere mich sogar noch, dass ich vor einem Hause mithalf, Möbel und allerhand Hausrat zurechtzustellen, die ein paar Männer aus dem brennenden Innern holten. Ich ging weiter und kam zu einer großen Zementbaracke, oder vielmehr zu dem, was von ihr noch übrig geblieben war. Sanitätsautos hielten davor. Aus dem Keller der Baracke hörte ich lautes Jammern. Ich ging hinein und schritt über Zementschutt ein paar Stufen hinab in den Keller, in dem in einer langen Reihe tote Arbeiterinnen lagen. Während ihre Kolleginnen, die sie überlebt hatten, vor ihnen knieten und in einer fremden Sprache klagten oder beteten. Wie ich aus den Reden der Leute entnahm, die betroffen vor den Toten standen, waren es Russinnen, Zwangsarbeiterinnen, die in der Fabrik beschäftigt waren. Die von unseren Bomben Getöteten brauchten nun nicht mehr zu arbeiten, sondern sie lagen 20 bis 30 junge Frauen in einer langen Reihe still auf dem Boden des Kellers. Über ihre Körper waren Decken geworfen und ihre Gesichter starrten grau und bleich mit noch geöffneten Augen auf den nackten Plafond des Kellers. Ich verließ den Keller und den Ort. Das Wetter war sehr schön. Ein strahlender Morgen im Mai, der in unerträglichem Gegensatz zu den grauen Gesichtern der toten Frauen stand. Die Erregung kehrte zurück. Ich fasste das Erlebnis als böses Vorzeichen auf. Bedenken Sie, Maresciallo, dass ich den größten Teil des Krieges in einem geheimen, sehr verborgenen Ausbildungszentrum des Nachrichtendienstes verbracht hatte. Ich hatte wenig von den Bombenangriffen auf England gesehen. Ich war nicht naiv, aber ich hatte in der Vorbereitung auf die Aufgabe, die mir eines Tages gestellt worden war, doch an einer Vorstellung wie von etwas Abenteuerlichem gehangen. Und nun enthüllte sich mir gleich zu Beginn, dass ich keineswegs an einem Abenteuer teilnahm, sondern an etwas furchtbar Sinnlosem. Ich war nicht darauf gefasst. Corriere Veneziano, Schluss der Meldung vom 14. März. Kramer hat sich, wie die Questur auf dringende Anfragen unserer Redaktion zugeben muss, seit Jahren illegal in Venedig aufgehalten. Rott war ein überzeugter Anhänger und er war ein Verfolgter. Er war einer von uns. Und das, was die Judenpresse über ihn schrieb, hatte mir genügt, um voller kameradschaftlicher Gefühle auf ihn zu warten. Jetzt also kam er herein. Und ich stellte nach ein paar Minuten fest, dass der Mann mir auf Anhieb unsympathisch war. Komisch, nicht wahr? Er war klein und blond. Blond. Mit einem mageren, geröteten, scharfen Gesicht. Er hielt sich ganz aufrecht. Vielleicht, weil er klein war. Er stand herum, als hätte er ein Lineal im Rücken. Und es war mir ausgesprochen unangenehm, dass ich unter seinen Blicken aufstehen musste. Ich mochte die Art nicht, wie er mir zusah, als ich aufstand. Ich hatte am Abend vorher getrunken und ich war seit 2 Tagen nicht rasiert. Ich bin schließlich und ich habe einen schweren Körper, der mir manchmal selber im Wege ist. Mein Pyjama schlotterte an mir herum, während der Mann, klein, blond und scharf und wie aus dem Ei gepellt, vor mir stand und mich ansah. Ich habe nie etwas übrig gehabt für Schulmeister. Und er sah mich mit einem richtigen Paukerblick an, während ich meine Sachen zusammenraffte und ins Nebenzimmer ging. Es war klar, dass er mein schmutziges Hemd und den Pyjama, den ich schon seit 3 Wochen trug, gesehen hatte. Und dass er alles missbilligte, was er sah. Als ich mich schließlich angezogen hatte und wieder in das Zimmer ging, in dem ich schlief, stand er noch immer da. Er hatte sich nicht hingesetzt, sondern er stand am Fenster und blickte missbilligend auf die dreckige Giudecca-Gasse hinab, in der ich wohne. Er trug einen altmodischen Anzug, der ihm zu knapp war. Richtig im Paukeranzug. Aber obwohl er sicherlich ein paar Nächte auf der Bahn oder in Wartesälen hinter sich haben musste, sah er aus wie aus dem Ei gepellt. Immer wenn ich mich an Rott erinnere, muss ich zuerst an die 3 silbernen Drehbleistifte denken, die in der Brusttasche seines Jacketts staken. Komisch, dass mir eine so nebensächliche Einzelheit so stark im Gedächtnis geblieben ist. Aber die 3 silbernen Drehbleistifte waren mir das Unsympathischste an dem ganzen Mann. Ich hätte ihn am liebsten gleich gefragt, was er denn immer so viel aufzuschreiben habe. Er drehte sich um, als ich hereinkam. Er hatte sich offensichtlich entschlossen, mir entgegenzukommen. »Kamerad Kramer«, sagte er, und ich hätte ihm am liebsten eine geknallt, als er mich mit Kamerad anredete, denn er war schließlich nichts weiter als ein kleiner Anhänger, ein Schützerarsch aus dem letzten Glied, während ich ein berühmter alter Praktiker bin. »Aber Kamerad Kramer«, sagte er also, »ich bewundere Sie, dass Sie unter solchen Verhältnissen für die Idee arbeiten.« »Unter was für Verhältnissen?«, fragte ich ihn. Er deutete auf die Gasse hinaus und sagte, »unter diesem schlechtrassigen, schmutzigen, undeutschen Volk, das keinen Begriff von Ordnung und Leistung hat.« Irgendeinem anderen hätte ich vielleicht recht gegeben, aber nicht ihm. So wie er es sagte, mit seiner schnarrenden, rechthaberischen Paukerstimme, brachte es mich auf. Ich sagte, »die Italiener waren unsere Verbündeten und viele von ihnen sind es heute noch. Merken Sie sich das, Rott!« Ich sagte nicht Kamerad Rott zu ihm. Er war ziemlich platt. Er hatte freundlich sein wollen, so wie Schulmeister es eben verstehen. Und ich hatte ihm gleich eine verpasst. Sein Gesicht wurde noch röter, als es sowieso schon war. Aber ich merkte gleich, dass er die Lektion, die ich ihm gegeben hatte, nicht begriff. Er war außerstande zu begreifen, wen er vor sich hatte. dieser Herr Studienrat. Corriere Veneziano, redaktioneller Artikel gleichzeitig mit der Meldung vom 14. März. Wir wollen nicht in ein schwebendes Verfahren eingreifen, wenn wir die Frage aussprechen, wie es möglich ist, dass in unserer Stadt die Verbindungsstelle einer nationalsozialistischen deutschen Untergrundorganisation eingerichtet werden und Jahre hindurch tätig sein kann, ohne dass unsere sonst so tüchtige Questur davon etwas erfährt. Nach einer Stunde Marsch gelangte ich in die Stadt Hildesheim. Kennen Sie Hildesheim, Marischallo? Es ist eine hübsche, saubere, nicht sehr große Stadt. Ich kam durch Vororte mit Einfamilienhäusern, die in kleinen Gärten lagen, und dann in zusammenhängende Straßenzeilen aus größeren Häusern. Ich ließ mir Zeit, studierte die Auslagen der Geschäfte, in denen aber nicht sehr viel zu sehen war. Obwohl sie große Ähnlichkeit mit den Kriegsauslagen englischer Geschäfte hatten, kam mir alles sehr fremd vor. Ich befand mich in der Fremde und ich ging immer langsamer. Ich begann zu bummeln, um mich in die fremde Atmosphäre einzuleben. Ich sagte mir, ich müsse mit ihr verschmilzen, um nicht aufzufallen. Plötzlich ertappte ich mich bei dem Gedanken, dass ich nahezu ein Deutscher werden müsse, wenn ich erfolgreich durchführen wollte, wozu man mich beauftragt hatte. Besonders der Anblick der Leute auf den Straßen brachte mich auf solche Gedanken. Vor den Geschäften standen Frauen Schlange. Und in dem Zustand der Erregung, in dem ich mich befand, wurde ich die Vorstellung nicht los, dass sie ebenso gut, wie sie hier hintereinander standen, bald nebeneinander tot auf dem Boden von Kellern liegen würden. Ich hatte ja gesehen, dass dies möglich war. Schließlich drang ich in den mittelalterlichen Kern von Hildesheim ein. In seinem Innern fand ich ein Haus, das Ähnlichkeit mit den Fachwerkbauten englischer Landstädte hatte, aber es war viel größer als sie. Es hatte nichts Kleines, idyllisch-hübsches, Anheimelndes, sondern es war ein großes, ein richtiges Haus, ausgewogen in seinen Verhältnissen. Körper und Giebel waren von einer kunstvollen Komposition aus schwarzen Balken und weiß getünchter Ziegelwand überzogen. Die Balken waren dekorativ geschnitzt und bemalt. Das Wetter von Jahrhunderten hatte an ihnen gearbeitet. Sie waren dunkel und kostbar geworden. Das Haus war ein herrliches Zeugnis deutschen mittelalterlichen Geistes. Schwer, würdevoll und fantastisch. Im Schaufenster eines Ladens daneben hingen Postkarten. Auf denen las ich den Namen des Hauses. Es hieß Knochenhauer Amtshaus. Ich trat auf den Platz zurück und betrachtete es. Ich lehnte mich an den Brunnen vor dem Haus und sann darüber nach, warum ein so makelloses Haus einen so abscheulichen Namen trug. Hieß der Mann, der es gebaut hatte, so, oder war es das Haus einer Handwerkergilde gewesen? Eine Gilde von Metzgern oder Folterknechten? Der Name lag plötzlich wie ein Makel auf dem Haus. Aber während ich noch über den Widerspruch zwischen dem Haus und seinem Namen nachdachte, traten zwei Männer in Zivil auf mich zu und verhafteten mich. Fortsetzung des redaktionellen Artikels vom 14. März. Wird die Polizei unseres Landes den Fall Kramer zum Anlass nehmen, nunmehr energisch nach den italienischen Hintermännern der Organisation zu suchen? Oder scheut sie davor zurück, die Schatten unserer Vergangenheit zu beschwören? Ich habe in meinem Leben viel mit Denunzianten zu tun gehabt, Dr. Friedländer, das dürfen Sie mir glauben. Es gibt drei Sorten davon. Denunzianten, die man zum Denunzieren gezwungen hat, anonyme Denunzianten und freiwillige, überzeugte Denunzianten, die sich in Orden verdienen wollen. Am liebsten hatte ich es immer, wenn ich jemanden zwingen konnte zu denunzieren. Das war spannend anzusehen, wie sich einer fertig machen ließ. Aber die anonymen Denunzianten sind die wertvollsten. Da können Sie jeden Polizisten fragen. Die freiwilligen Denunzianten, die Ordenverdiener, taugen meistens gar nichts. Und ich habe sie immer gehasst. Ich meine nicht die Leute, die Geld wollen, die gibt es auch. Sondern die Überzeugten, die zu mir kamen, weil sie an die Idee glaubten, die Eifrigen. Ich habe immer festgestellt, dass die eifrigen Denunzianten Dummköpfe waren, aber eingebildete Dummköpfe, die sich für Wunder wie wichtig hielten. Und wir von der Gestapo haben uns immer einen kleinen Sport daraus gemacht, die eifrigen Denunzianten zusammen mit den Denunzierten reinsegeln zu lassen. Wir hatten da so unsere Methoden. Rott erinnerte mich sehr stark an diesen Typ. Er war ein eifriger, arroganter Dummkopf mit seinem immer sauberen Studienratsanzug, seiner geraden Haltung. Und vor allem mit seinen verdammten drei silbernen Drehbleistiften in der Tasche. Ich quartierte ihn im dreckigsten Quartier ein, das ich auftreiben konnte. Und dort ließ ich ihn ein paar Tage schmoren, um ihn klein zu kriegen. Ich sagte ihm, wenn Sie jemals aus Europa rauskommen, so werden Sie das nicht nur mir, sondern ein paar schmutzigen Italienern zu verdanken haben. Aber ich bekam ihn nicht klein. Sein Anzug war immer wie frisch vom Bügeln. Und nach einiger Zeit fing er an, mich über die Idee zu belehren. Corriere Veneziano, Fortsetzung des redaktionellen Artikels vom 14. März. Aber wir stellen unsere Frage nicht nur an die italienischen Behörden, sondern auch an die Polizei Deutschlands, der es offenbar nicht gelingt, die Schlüsselpositionen des nationalsozialistischen Untergrundes in ihrem Lande aufzuspüren. Offenbar ist mir schon mein Aufenthalt in jenem brennenden Dorf zum Verhängnis geworden. Ich hatte dort mit dem oder jenem ein paar Worte gewechselt, und einem von ihnen muss mein englischer Akzent aufgefallen sein. Sie hören ihn ja sicherlich heute noch. Er war schuld daran, dass man lange gezögert hat, mich auf den Raid nach Deutschland zu schicken. Seinetwegen wollte man mich ein paar Mal zur Truppe, zum großen Haufen versetzen. Es bedurfte einiger diplomatischer Künste, damit ich bei der Spionage bleiben konnte und schließlich losgeschickt wurde. Vom militärischen Standpunkt aus war es unverantwortlich, dass man meinem drängt, aber natürlich habe ich nicht das Recht, meinem Vorgesetzten einen Vorwurf zu machen. Wie mir Inspektor Kramer, dem ich es verdanke, dass ich noch am Leben bin, und an was für einem Leben, wie mir Inspektor Kramer bestätigte, hat von jenem Ort aus ein Unbekannter die Leitstelle der geheimen Staatspolizei in Hildesheim angerufen und empfohlen, sich für mich zu interessieren. Kramer hat mir auch erzählt, dass die meisten Anzeigen, die sie gegenwärtig erhielten, anonym seien. Er war in dieser Hinsicht gänzlich zynisch. Einer vollständig ausgebildeten Diktatur, mit deren Zusammenbruch zu rechnen ist, so meinte er, lebe die Bevölkerung in einer unbewussten Gewissensspaltung. Zu den Aufgaben dieser vollkommenen Diktatur gehöre es, diese Spaltung im Unterbewusstsein zu fixieren. Zunächst freilich war ich ein toter Mann, als man mich vor dem Knochenhauer Amtshaus verhaftete. Es war klar, dass ich nach allen völkerrechtlichen Regeln erschossen werden würde. Ehe man daran ging, das Urteil zu vollziehen, wurde ich jedoch verhört und als ich nicht sprechen wollte, gefoltert. Darauf war ich vorbereitet worden. Ich fand die Art der Folterung primitiv. Sie bestand im Grunde in nichts weiter als in Schlägen. Man schlug mich mit Fäusten, mit Stöcken und mit schweren Peitschen. Wenn man nicht gleich im ersten Schock versagt, erreicht man dabei sehr rasch jene Grenze, an der man unempfindlich wird. Der Schmerz erreicht ein solches Maß, dass der Körper nicht mehr fähig ist, es zu registrieren. Die deutsche Methode der Folterung ist nicht kalt genug. Sie ist nicht eigentlich sadistisch, sondern in ihr lebt sich nur eine dumpfe Wut aus, die darauf ausgeht, die Knochen und die inneren Organe zu zerschlagen. Im Grunde will man nicht mehr als den Feind töten. Sadismus ist etwas anderes. Für den Sadisten ist die Folter Selbstzweck, Kunst, Raffinement, eine Form des Genusses. Am Ende des sadistischen Aktes steht fast immer die sexuelle Befriedigung. Das Opfer wird, ehe man es tötet, geliebt. Halten Sie sich die Ohren zu, Maresciallo, wenn Sie solche Enthüllungen nicht vertragen. Aber Sie sind ja Polizist, Sie werden schon eine Ahnung von diesen Dingen haben. Ich will damit nicht sagen, dass meine Folterknechte es nicht genossen, mich zu schlagen. Aber sie waren nicht intelligent genug, in mir das Opfer zu sehen. Sie sahen mich nur als Feind. In ihnen war nichts als der schreckliche Automatismus der Hypnose, in der sie lebten, der Hypnose durch die Ideologie, der sie folgten, und in der sie nichts mehr wahrzunehmen vermochten als den Feind, der zu vernichten war. Weil sie so dumm waren, widerstand ich ihnen. Corriere Veneziano, Fortsetzung des redaktionellen Artikels vom 14. März. Es steht fest, dass dieser Untergrund in Deutschland sehr erfolgreich arbeitet, wie die vielen Fälle beweisen, in denen er Verbrecher dem Arm der Justiz entziehen konnte. Ich habe gesagt, dass ich schon aus den Zeitungen wusste, warum Rott aus Deutschland türmen musste. Er kam aus einer Kleinstadt im Hannoverschen. Und sie haben dort einen Juden fertig gemacht. Rott war der Rädelsführer. Er hat mir die Geschichte erzählt, als wir eines Abends in einer Kneipe auf der Giudecca saßen. Der Jude war nach dem Krieg wieder in die Stadt zurückgekommen, aus der er emigriert war. Er war der einzige Jude in der Stadt, ein eingebildeter jüdischer Literat. Und sie haben es ihm besorgt, unsere Leute, es geschah ihm recht. Aber wiederum mochte ich die Art nicht, in der Rott davon erzählte, als hätte er eine großartige Heldentat vollbracht. Rott hatte dafür gesorgt, dass niemand mehr mit dem Juden sprach und dass die Geschäfte, in denen der Jude einkaufte, ihn schlecht bedienten und dass die Beamten, bei denen der Jude sich beschwerte, die Achseln zuckten und ihm rieten, woanders hinzuziehen. Von Zeit zu Zeit sangen unsere Leute nachts vor den Fenstern des Juden das Ost-West-Lied. Und bei irgendeiner Gelegenheit hatte Rott sich zu weit vorgewagt, er war aufgefallen, und der Jude hatte Anzeige gegen ihn erstattet. Seitdem spielte Rott die Heldenrolle. Aber, und das ist es, womit ich nicht fertig werde, Dr. Friedländer. Rott war mir nicht wegen dieser Dummheit unsympathisch, obwohl sie genau zu ihm passte, sondern ich hatte gegen die ganze Geschichte einen Widerwillen. Ich hätte mich doch eigentlich darüber freuen sollen, finden Sie nicht? Nein, natürlich können Sie das nicht finden, Sie sind ja selbst Jude. Aber stattdessen fand ich die ganze Sache läppisch. Und mir kam, während ich mit Rott sprach, mein ganzes Dasein absurd vor. Saß ich nun seit Jahren im Untergrund, lebte ich dieses Leben mit der Falconi, um ein paar Maulhelden vor den Folgen läppischer Streiche zu retten? Ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie ich, nachdem Rott mir seine Heldentaten erzählt hatte, eine Weile stumm am Tisch in der Kneipe auf der Giudecca saß und mich erinnerte. Corriere Veneziano, Fortsetzung des redaktionellen Artikels vom 14. März. Heute beschränkt sich die Organisation der gesuchten Verbrecher und ihrer deutschen, italienischen und arabischen Hintermänner darauf, ihre Gesinnungsgenossen zu schützen. Wann wird sie ermuntert durch ihre Erfolge von der Verteidigung wieder zum Angriff übergehen? Als sie mit mir fertig waren, kam Inspektor Kramer. Er sprach kaum 5 Minuten mit mir, als ich auch schon begriff, wie absurd es war, in blutbesudelten Kellern zu liegen und sich quälen zu lassen. Kramer war ein großer, vollblütiger Mann mit weißblonden Haaren. Auch seine Augenbrauen und seine Gesichtshaut waren weiß. Übrigens ist er ein Albino. Die Hautpigmentierung und die rötlichen Augen sind typisch für einen Albino. Aber ich brauche ihn ja nicht zu schildern, Sie haben ihn ja gesehen, Maresciallo. Er war intelligent und zynisch und vollblütig. Er war das Leben selbst. Und das Leben ist, wie Sie ja wissen, intelligent, zynisch und bluterfüllt. Weil das Leben so ist, wie es ist, hasse ich es heute. Aber damals machte mir Kramer in wenigen Gesprächen klar, dass es dumm von mir war, dem Leben zu widerstehen. Weniger durch das, was er sagte, als durch die Art, wie er war, spürte ich, wie wertvoll es sein würde, am Leben zu bleiben. Kramer appellierte an meine Intelligenz. Und einer Verführung mit diesem Argument habe ich niemals widerstehen können, wenigstens damals nicht. Erst ganz zuletzt, als er erreicht hatte, was er wollte, ließ er einen Augenblick lang die Maske fallen. Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück und sein weißhäutiges Gesicht, seine farblosen Augen unter den weißblonden Augenbrauen, sie nahmen einen harten, triumphierenden Ausdruck an. Niemals habe ich etwas so Merkwürdiges, so Paradoxes gesehen. Ein Gesicht, das sich entspannte, indem es hart wurde. Als er die Maske aus Leben, die er mir vorgehalten hatte, entfernte, erblickte ich die eiserne Konstruktion eines Apparates, eines Automaten, dem ich ein Pennystück gespendet hatte, damit er funktionieren konnte. Er grinste nicht einmal. Er blickte mich nur metallen an, während ich nach der schäbigen Packung Leben griff, die er für meinen Penny rasselnd ausgespien hatte. Corriere Veneziano, Fortsetzung des redaktionellen Artikels vom 14. März. Der Fall Kramer, der eigentlich eine deutsche Angelegenheit ist, ist dazu angetan, unsere Behörden in die peinlichste Lage zu versetzen. Der Gesichtsausdruck von Maresciallo Tacchi besagt mehr als die Auskünfte, die er nur widerwillig gibt. Ich erinnerte mich daran, wie wir sie vernichteten, die Juden. Zuerst jagten wir sie nur aus ihren Geschäften und Wohnungen in Deutschland. Etwas später karrten wir sie in Güterzügen nach dem Osten und leerten sie in tschechischen, in polnischen, in ukrainischen Kleinstädten aus, pfropften sie in Häuser hinein. Mit der Zeit entdeckten wir, dass es nichts Besonderes war, sie zu vertreiben. Massenaustreibungen hat es immer in der Geschichte gegeben. Massenaustreibungen lösten kein Problem. Also fingen wir an, die Juden zu erschießen. Wir führten sie auf Felder vor den östlichen Kleinstädten, in die wir sie getrieben hatten, ließen sie ihre Gräber graben und gaben unseren Hilfsmannschaften ein paar Maschinengewehre, um den Rest für uns zu erledigen. Aber nach dieser Methode ging es zu langsam und zu unsauber. Und selbst die Letten weigerten sich nach einiger Zeit, auf die Kinder zu schießen. Also setzten wir uns mit den Technikern und den Chemikern und den Organisationsfachleuten zusammen und arbeiteten eine saubere Lösung aus. Sie wissen ja, Dr. Friedländer, wie rationell wir gearbeitet haben. Und Sie müssen zugeben, dass wir eine schnelle und schmerzlose Methode angewendet haben. Wenn ich ein Demokrat wäre, würde ich sagen, dass unsere Methode geradezu human war. Aber Sie schreiben ja gar nicht mehr mit, Dr. Friedländer. Ich solle den Mund halten, sagen Sie? Anscheinend gibt es Dinge, die auch Sie sich nicht anhören können. Nicht einmal Sie, mit Ihrem jüdischen Verständnis für alles. Für beinahe alles. Corriere Veneziano, Fortsetzung des redaktionellen Artikels vom 14. März. Denn wenn Kramer, was nach Auskunft des Polizeiarztes sehr wahrscheinlich ist, seinen Verletzungen erliegt, ist die venezianische Staatsanwaltschaft gezwungen, gegen den Täter Anklage wegen Mordes zu erheben. Kramer verpflichtete mich als V-Mann der Gestapo. Ich wurde in ein Offiziersgefangenenlager gebracht, aus dem ich Informationen zu liefern hatte. Dort nahm ich sofort mit einem Colonel Wilcox, der als rangältester Offizier Lagersprecher war, Rücksprache und enthüllte ihm meine Lage. Er war nicht sehr erbaut davon, aber wie die Dinge nun einmal lagen, konnte er mir seine Hilfe versagen. Er und ein kleiner Kreis englischer und amerikanischer Offiziere lieferten mir halbwegs glaubwürdiges Material, mit dem ich die Erfüllung meines Auftrags vortäuschen konnte. Die Kameraden fanden schließlich so viel Spaß an der Sache, dass sie zweimal fingierte Fluchtversuche veranstalteten, die ich dann zu verraten hatte. Allerdings wäre ich wohl kaum über die Runden gekommen, wenn der Krieg noch lange gedauert hätte. Nach unserer Heimkehr ging Colonel Wilcox mit mir zu meiner Dienststelle, um mich zu rehabilitieren. Mein Vorgesetzter, Major Roberts, dankte ihm für seine Erläuterungen. Als ich mit Wilcox zusammen den Raum verlassen wollte, bat er mich, noch einen Augenblick zu bleiben. »O'Malley«, sagte er, nachdem sich die Türe hinter Wilcox geschlossen hatte, »da ist noch ein Punkt, den Sie vielleicht aufklären können.« Ich sagte, »Bitte, Sir«, und sah ihn fragend an, obwohl ich genau wusste, was jetzt kommen würde. »Dieser Sender, zu dem Sie sich begeben sollten, wenn Sie Ihre Feststellungen gemacht hatten, Ich sehe Major Roberts noch vor mir sitzen, eisengrau und kühl, wie er sich unterbrach, seine Pfeife weglegte und wie er schließlich fortfuhr, dieser Sender also schwieg, eine Woche nachdem sie gesprungen waren. Der Mann, der ihn bediente, ist am 12. Mai von den Deutschen erschossen worden. Eine Woche, nachdem sie gesprungen sind. Haben Sie dazu irgendetwas mitzuteilen? Corriere Veneziano, Fortsetzung des redaktionellen Artikels vom 14. März. Bleibt Kramer am Leben, so kann er den deutschen Behörden ausgeliefert werden, während O'Malley mit einer Strafe wegen Körperverletzung davonkommt und schnellstens des Landes verwiesen werden kann. Daran also erinnerte ich mich, als mir Rott von seinen Heldentaten gegen einen einzelnen Juden in seinem hannoverschen Kaff erzählte. Sie flößten mir Widerwillen ein. Jetzt muss ich Ihnen etwas erzählen, was ich nur schwer erklären kann. Stellen Sie sich vor, dass einige Jahre hindurch Ströme von Juden an mir vorbeizogen, um getötet zu werden. Eines Tages stand ich wieder am Eingang des Lagers, um einen Transport von Ostjuden in Empfang zu nehmen. Sie sickerten langsam an uns vorbei. Wir sahen schon gar nicht mehr genau hin. Aber mein Auge blieb an einer alten kleinen Bauernfrau hängen. Einer Großmutter vielleicht. Im schwarzen Kopftuch, an deren weiten Röcken drei Kinder hingen. Die Gruppe ging ergeben dahin. Sie hatte sicherlich keine Ahnung, was geschehen würde. Für sie war das einfach ein neues Lager. Aber mit mir geschah auf einmal etwas. Ich entdeckte plötzlich, dass ich, während ich diese Leute betrachtete, nicht mehr das Geringste empfand. Sie meinen vielleicht, ich spreche von Mitgefühl, aber da irren Sie sich. Was mich wie ein Schlag berührte, war vielmehr, dass ich keine Spur von Hass oder auch nur von Abneigung in mir spürte. Nur grenzenlose Gleichgültigkeit. Ich kam mir vor, wie ein Gott, der aus unermesslicher Höhe auf das Gewimmel der Menschen blickt. Als mich diese Erkenntnis meiner Gleichgültigkeit befiel, war ich mir sofort darüber im Klaren, dass ich nicht mehr die richtige nationalsozialistische Einstellung zu meiner Aufgabe hatte. Ich hatte den Glauben verloren. Ich zog die Konsequenz und bat um meine Versetzung in den Außendienst, um im unmittelbaren Kampf mit den Feinden der Idee meinen Glauben vielleicht wiederzufinden. Ich verrate Ihnen mein größtes Geheimnis, Dr. Friedländer, wenn ich Ihnen gestehe, dass ich meinen Glauben nicht wiedergewonnen habe. Aber gerade deshalb hasse ich euch Juden jetzt doppelt. Doch das wollte ich Ihnen eigentlich gar nicht erzählen. Was ich Ihnen klar machen möchte, ist, warum mir dieser Herr Studienrat so widerwärtig war. Sehen Sie, wenn man einmal eine alte jüdische Bauernfrau und ihre Enkelkinder so angesehen hat, wie ein Gott auf seine Opfer blickt, dann hasst man einen, der so tut, als ging es da noch um eine Idee, um eine Lehre, um eine falsche oder richtige Überzeugung, für die man schäbige kleine Streiche vollbringt. Man nennt Leute wie mich heute Mörder. Und ich gebe es zu, ich bin stolz darauf, dass ich ein großer Mörder war. Weil ich ein Mörder war, verachte ich kleine Gauner und Taschendiebe. Corriere Veneziano, Fortsetzung des redaktionellen Artikels vom 14. März. Stirbt Kramer jedoch, so müssen wir einen Mann, dessen Tat wir zwar nicht billigen, aber dessen Motive wir verstehen, nach dem Gesetz für viele Jahre ins Zuchthaus schicken. Mögen die Umstände noch so strafmildernd sein. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass Roberts mich nicht ansah, als er diese Frage an mich stellte. Ich wusste, dass es keinen Sinn gehabt hätte, ihm von dem zu berichten, was mir zugestoßen war an jenem Tag, nachdem ich gesprungen war. Von dem Anblick der toten russischen Mädchen, vom Knochenhauer Amtshaus, später von der Folter und von dem Gesicht Kramers, der Molluske leben über einem Stein, der ich erlegen war. Von all den Unwägbarkeiten, die nicht in der Rechnung dieses Auftrags gestanden hatten und die ich wie ein Löschblatt aufgesogen hatte, weil meine Natur mich dazu treibt, Unwägbares zu empfinden. Noch einmal und zuletzt, Maresciallo. Ich sage dies nicht, um mich zu entschuldigen. Obwohl Sie vielleicht versuchen, mich zu verstehen, während für Roberts irgendetwas dergleichen gar nicht in Frage gekommen wäre. Er sah vielmehr zum Fenster hinaus, in das Blaugrau des Abends einer Londoner Straße. Er sah mich nicht an, weil seine Frage für ihn nur eine Routinefrage war. Genau wie ich wusste er die wahre Antwort auf seine Frage. Aber so gut wie er kannte ich die Spielregeln der Gesellschaft, in der wir lebten, die Gesetze der englischen Gesellschaft, nach denen ich meinen Charakter als Gentleman nicht zurückgewonnen hätte, wäre meine Antwort die Wahrheit gewesen. In dieser Hinsicht war der Major Roberts sehr viel machtloser als der Inspektor Kramer. Der Inspektor Kramer konnte mir für einen Penny Information das Leben schenken, während der Major Roberts mir nicht einmal für den Schatz einer Beichte die Ehre hätte zurückgeben können. Corriere Veneziano, Fortsetzung des redaktionellen Artikels vom 14. März. Die durch die Politik verursachte menschliche Tragödie, die sich hier abspielt, wird von denen, die mit dem Fall befasst sind, Italienern wie Deutschen, auf das Stärkste empfunden. Sowohl Maresciallo Tacchi wie Dr. Friedländer vom deutschen Konsulat baten die Presse um äußerste Zurückhaltung. Ich habe Rott richtig eingeschätzt. Ich wusste sofort, dass er nur ein kleiner Gauner in der Maske eines Studienrats war. Oder ein Studienrat in der Maske eines kleinen Gauners. An jenem Abend, in der Kneipe auf der Giudecca, wollte er mich belehren. Er wollte mich zu seinen kleinen Gaunermethoden überreden. »Sehen Sie, Kamerad Kramer«, sagte er, »der Führer ist natürlich zu weit gegangen. Die Gaskammern, das war nicht richtig.« Wenn natürlich die jüdische Presse heute auch alles übertreibt. Man muss die Juden nur aussiedeln, irgendwo auf der Welt Gebiete für sie schaffen, wo sie für sich leben können, ihre Geburtenzahl einschränken, dafür sorgen, dass sie nicht mehr in arische Länder einwandern können. Aber das muss natürlich durch internationale Abkommen und auf humane Weise geregelt werden, wenn wir wieder an die Macht kommen. Ich habe ihn nur angesehen. Ich habe ihn lange angesehen. Zuerst wurde er unruhig und dann starr. »Sie irren sich, Rott«, habe ich zu ihm gesagt. »Man muss sie töten. Alle.« Corriere Veneziano, Fortsetzung des redaktionellen Artikels vom 14. März. »Wir verstehen den Wunsch nach Zurückhaltung. Aber ebenso nötig wie Takt ist die Forderung nach internationaler Fahndung. Und noch nötiger ist es, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, welche Feuer unter der Decke des guten Willens der Völker weiterglimmen. Ich stamme aus einer anglo-irischen, also aus einer katholischen Familie. Daher weiß ich, Maresciallo, dass man ein Verbrechen beichten und danach die Absolution empfangen kann. Man kann es beichten, es bereuen, dafür Buße tun und danach wieder ein Christ sein. Aber es ist ausgeschlossen, nach einem Verrat wieder ein Gentleman zu werden. Nicht einmal der Tod löst diesen Bann. Daher war es gleichgültig, was ich Roberts auf seine Frage antwortete, und so sagte ich: »Nein, Sir, ich habe dazu nichts mitzuteilen.« »Schon gut«, sagte er. »Auch die Akten der Gestapo geben darüber keine Auskunft.« Er hob weder noch senkte er seine Stimme, als er fortfuhr. Sie erhalten morgen Ihre Entlassungspapiere, Sie können gehen. Er ist sitzen geblieben, während ich hinausging. Er nannte meinen Namen nicht mehr. Er hat mir nicht die Hand gegeben. Ich verließ ein halbes Jahr später England und ich habe es nie wieder betreten. Aber vor wenigen Tagen, wie durch Zufall, habe ich Kramer wiedergefunden. Danach war ich wie blind. Ich hatte nur noch den einen Gedanken: Mord. Corriere Veneziano, Schluss des redaktionellen Artikels vom 14. März. Die Vergangenheit ist zwar von vielen vergessen, aber sie ist nicht so spurlos verschwunden, wie unser schlechtes Gewissen dies wünscht. Man kann die Achseln zucken und sagen, die Geschichte sei immer schlecht. Aber wir wissen, dass die menschliche Geschichte nicht nur aus den Verbrechen und dem Achselzucken darüber besteht, sondern dass sie nur zustande kommt, weil es eine Kraft gibt, die das Verbrechen und die Trägheit nicht hinnimmt. Nach einer Weile standen wir auf, Rott und ich, und gingen hinaus. Wir gingen durch die gleiche Gasse, in der mich jetzt dieser Brite erwischt hat. Bis dorthin, wo ich mich immer von Rott verabschiedete. An der Brücke über einen Rione, der unweit davon in die Lagune mündete. Einer einsamen Stelle. Besonders nachts. Aus dem Kanal stank es in der lauen Nachtluft. Und ich hörte Rott seufzen, ehe er sagte: Ich bin ein nordischer Mensch. Ich werde mich nicht wohlfühlen im Süden. Sie haben es so gewollt, sagte ich zu ihm. Und dann wollte ich ihm ein freundliches Wort geben und fügte hinzu: Ich bin auch ein nordischer Mensch, aber ich halte es nun schon 15 Jahre hier aus. Ich höre ihn immer noch lachen. Sein trockenes Gemecker und seine Paukerstimme, als er sagte: Nehmen Sie es mir nicht übel, Kamerad Kram, aber sehr nordisch sind Sie gerade nicht. Ich weiß noch, wie still die Nacht war, als ich stehen blieb und ihn fragte: So, was bin ich denn? Er merkte gar nicht den Ton in meiner Stimme, sondern er geriet ganz in seine Paukertour. Er war richtig froh, dass er mal wieder dozieren konnte, als er loslegte: Na, das sieht doch jeder, dass Sie ein Albino sind. Hat man Ihnen das nie gesagt? Ihre Hautpigmentierung, Ihre weißblonden Haare, Ihre rötlichen Augen, der typische Albino. Ich würde Sie gerne mal erbbiologisch untersuchen. Wahrscheinlich haben Sie sehr wenig nordisches Blutserbe. Er redete noch eine Weile weiter und dann schien selbst er etwas zu spüren. Er unterbrach sich, fragte: Was haben Sie denn? Das ist doch nicht tragisch. Er wollte noch mehr erklären, aber da hatte ich schon die Hände um seinen Hals. Er war ein Schwächling. Er zappelte ein bisschen. Aber er hatte keine Kraft zu wirklichem Widerstand. Und meine Hände ließen seinen Hals nicht mehr los, bis er schlaff wurde. Ich warf ihn in den Rione. Wissen Sie, was mir am meisten auffiel, als ich seiner Leiche nachsah, wie sie gegen die Lagune zu abtrieb? Seine silbernen Drehbleistifte, die aus der Brusttasche seines Jacketts ragten. Sie schimmerten im Dunkeln. Werden Sie diesem Engländer, dem ich seinerzeit das Leben schenkte, meine Geschichte erzählen, Dr. Friedländer? Wenn er nicht dazwischen gekommen wäre, könnte ich morgen früh auf der Esmeralda nach Ägypten schwimmen, um dem Chef in der Sache mit Rott Meldung zu erstatten. Stattdessen habe ich sie einem Juden erklärt. Habe ich sie erklärt? Corriere Veneziano, Meldung vom 15. März. Der in die Bluttat auf der Giudecca verwickelte deutsche Staatsangehörige Kramer ist heute im Hospital der Questur seinen Verletzungen erlegen. Ich glaube, wir können die Protokolle abschließen, Marschallo. Ja, zwei sinnlose Morde mehr. Es gibt Augenblicke, Dr. Friedländer, in denen mir mein Beruf zum Hals heraushängt. Haben Sie den Artikel im Corriere gelesen? Mhm. Wenn die wüssten, wie wenig politisch diese ganze Sache ist. Was meinen Sie mit wenig politisch? Ich habe Kramer noch eher starb, zu erklären versucht, warum er Rott getötet hat. Rott, so sagte ich ihm, hat ihren uralten Traum von der Rasse zerstört. Den Traum, der sie ihr ganzes Leben lang verfolgt hat, der alle ihre Taten erklärt. Denn Auschwitz, so sagte ich ihm, wird durch keine Art von Politik mehr erklärt. Auschwitz ist ganz einfach die Ausgeburt eines bösen Traums, eines uralten Traums. Und mit der Feststellung, dass sie ein Albino sind, hat Rott in das Herz ihres Traumes hineingestoßen, in das Herz ihres Traums von der Rasse. Mir scheint, Kramer hat recht, ihr Juden seid ein wenig zu verständnisvoll. Hat er übrigens begriffen, was Sie meinen? Natürlich, aber er hat es nicht zugegeben. Und ihr, beinahe hätte ich gesagt, und ihr Patient? O'Malley scheint es langsam zu dämmern, dass er den Falschen getötet hat. Sie haben ihm doch hoffentlich nichts in der Zelle gelassen, was er benutzen könnte, um sich selbst zu töten. Ich habe sogar einen Mann in seine Zelle gesetzt, um das zu verhindern. Aber er ist ausgebrannt, ist nichts zu befürchten. Der eine träumt von der Rasse, der andere von der Ehre. Was ist ein Mord, Marschallo? Die Fortsetzung eines Traums. Die Politik? Sie ist also an gar nichts schuld? Oh doch. Politik ist die Ausnutzung der Träume, der uralten Träume der Menschheit. Herr Bacco, Sie sind ein Pessimist. Sie etwa nicht, Marschallo. Der Albino. Ein Hörspiel aus zwei Protokollen von Alfred Andersch. Die Rollen und ihre Sprecher waren Kramer, Wolfgang Wahl, O'Malley, Wolfgang Büttner, der Sprecher des Corriere Veneziano, Fritz Schröder-Jahn, Dr. Friedländer, Franz Schaffheitlin, Marescallo Tacchi, Ettore Cella. Musik Johannes Aschenbrenner, Toningenieur Friedrich Basan, Schnitt Marlies Kranz. Regie Fritz Schröder-Jahn. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit Radio Bremen aus dem Jahr 1960.